In Fuschl in Österreich fand vor einiger Zeit ein Symposium über die Möglichkeiten und Grenzen der technischen Kultur statt. Hören Sie nun einen Bericht von Oskar Schatz über die Gedanken, die dort vorgebracht wurden. Es besteht kein Zweifel. Wissenschaft und Technik sehen sich heute einem wachsenden Rechtfertigungsdruck seitens einer Öffentlichkeit ausgesetzt, deren gefühlsmäßige Einstellung den materiellen Grundlagen unserer Kultur gegenüber von müder Skepsis bis zu offener Feindschaft reicht. Im Bewusstsein vieler Zeitgenossen ist die einstige Verheißung dessen, was noch bis vor kurzem Fortschritt hieß, in Bedrohung umgeschlagen. Das Gefühl der Angst und im Zusammenhang damit die Bereitschaft, einfach auszusteigen, zu emigrieren, greifen rapide um sich, insbesondere in der jüngeren Generation. Und wer sich auch nur ein wenig das Gespür für historische Perspektiven bewahrt hat, wird zugeben müssen, dass Phänomene der Massenauswanderung, der inneren Emigration, man denke nur an ähnliche Erscheinungen in der Spätantike, stets ein ernstes kulturelles Alarmzeichen gewesen sind. Es dürfte nicht zuletzt dieser geistige Hintergrund gewesen sein, der den bekannten deutschen Chemie- und Pharmakonzern Höchst, genauer die medizinische Abteilung von Höchst, dazu veranlasste, nun schon zum zweiten Mal ein Thema zur Diskussion zu stellen, das über die eigenen fachlichen Belange und Interessen weit hinausgeht. Fortschritt und Sicherheit war das Generalthema des ersten Höchst-Symposiums, das im Herbst 1979 auf Schloss Fuschl bei Salzburg stattfand und dessen Referate und Diskussionen inzwischen auch in Buchform erschienen sind. Es ging damals um die abnehmende Bereitschaft breiter Bevölkerungskreise, bestimmte wissenschaftlich-technische Innovationen zu akzeptieren und deren Risiken in Kauf zu nehmen, sowie um das damit im engsten Zusammenhang stehende, überproportional anwachsende Bedürfnis nach Sicherheit, hinter dessen zuweilen überzogenen Forderungen das prinzipielle Nein zu Wissenschaft und Technik überhaupt unschwer zu erkennen ist. Und von da aus gesehen war es durchaus logisch und konsequent, sich nunmehr in einem sozusagen zweiten Diskussionsgang unserer technischen Kultur als solcher zuzuwenden, deren äußere Erfolge ja nicht mehr länger über die wachsende Fragwürdigkeit, ja Brüchigkeit ihrer Grundlagen hinwegtäuschen können. Möglichkeiten und Grenzen der technischen Kultur lautete das Thema des zweiten Höchstsymposiums, das in der Zeit vom 7. bis 10. Mai 1981 wiederum einen illustren Kreis führender Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaftler in Fuschl zusammenführte. Die unbefangene Verwendung des Ausdrucks technische Kultur mag zunächst etwas befremden, widerspricht sie doch unseren weitgehend von der Kulturintelligenz geprägten Vorstellungen, denen zufolge zwischen Technik und Kultur ein unüberbrückbarer Gegensatz oder zumindest doch ein Spannungsverhältnis besteht. Die nebenbei bemerkt sehr deutsche Unterscheidung zwischen Kultur und Zivilisation ist ein beredter Ausdruck dieses inneren Vorbehalts der Kulturintelligenz, Naturwissenschaft und Technik gegenüber. In der Tat war die moderne Kulturkritik von allem Anfang an, das heißt seit Rousseaus berühmter Beantwortung der beiden Preisfragen der Akademie zu Dijon, zum großen Teil Technikkritik. Auf weite Strecken hoffnungslos romantisch und nostalgisch hat sie heute auf dem Hintergrund der unbestreitbaren Krise der wissenschaftlich-technischen Zivilisation eine neue, unerwartete Aktualität erhalten. Unter dem Eindruck der sich verschärfenden Umwelt- und Ökokrise ist der alte Gegensatz, so scheint es, erneut aufgebrochen, mögen sich die Vorzeichen auch geändert haben. Nun kann man allerdings, wie dies der Münchner Theologe und Religionssoziologe Professor Trutz Rentorf in seinem Fuschler Eröffnungsreferat über Strukturen und Aufgaben technischer Kultur getan hat, die Dinge auch ganz anders sehen, indem man nämlich die Kritik als notwendigen und integralen Bestandteil unserer technischen Kultur gelten lässt. Seine Grundthese lautete: Konstruktion und Kritik gehören zusammen, so sehr sie sich auch gegebenenfalls widersprechen mögen. Es gehe heute nicht mehr um die Frage, wollen wir nun die Technik oder wollen wir sie nicht? Unsere Aufgabe sei vielmehr die, Technik als eine Definition unserer Kultur zu begreifen und darum Kultur als die humane Wirklichkeit der Technik zu definieren. Technik, auch und gerade in ihrer jeweils fortgeschrittensten Form, habe es mit der Verantwortung von Kultur zu tun. Es gelte, von der hehren Auffassung technikfreier Kultur ebenso Abschied zu nehmen wie von der Vorstellung einer gleichsam naturwüchsigen Eigengesetzlichkeit der Technik. Denn Kultur heißt Stellungnahme. Wörtlich sagte Professor Rentorf: In der Notwendigkeit zur Welt, zur Natur, zur Umwelt Stellung nehmen zu müssen, darin erweist sich der Mensch als einer, der nicht im Vorhandenen aufgeht. Und insofern füge ich hinzu, ist auch Religion eine Bedingung für ein geklärtes Kulturbewusstsein. Alle Weltgestaltung, was immer die Mittel sind, deren sie sich bedient, vom Hammer bis zum kompliziertesten technischen Gerät, ist immer auch eine Stellungnahme zur Kulturaufgabe. Und ich gehe nun gleich auf die gegenwärtige Gesprächslage zu mit der Formulierung: Kultur ist in keiner ihrer Konkretionen mit Naturnotwendigkeit gleichzusetzen. Weder in ihren Ursprüngen, wie immer man hier ansetzt, ob bei den ersten Fischern und Jägern oder bei den Höhlenzeichnern, bei dem folgenreichen Erfinder des Rades oder dem prometheischen Entzünder des Feuers. Die Art der Stellungnahme, die darin zum Ausdruck kommt, liegt bereits jenseits natürlicher Determination. Noch ist Kultur in irgendeiner ihrer heutigen Konkretionen mit Naturnotwendigkeit gleichzusetzen. Ob die Chemie oder die Physik, die Pharmazie oder die Elektrik, die technische Kultur kann in keiner ihrer Konkretionen als selbstläufig gelten. Und das heißt, sie entlastet uns deswegen auch an keinem Punkte davon, Stellung zu nehmen, weil sie selbst durch kulturelle Stellungnahme ermöglicht und bestimmt ist. Mit Kultur findet man sich nicht einfach ab und man nimmt sie nicht einfach als gegeben hin, sondern ihr humaner Sinn tritt erst dort hervor, wo sie uns im Modus der Stellungnahme bewusst wird. Nun, das möchte ich jetzt konkretisieren. In den biografischen und historischen Zeugnissen von Technik und Naturwissenschaft taucht immer wieder der Erfinder und der Entdecker auf, oft mit einem geradezu emphatischen Bekenntnis zu Erfindungsgeist und Entdeckermut. Das sind in meinen Augen Manifestationen der kulturellen Stellungnahme. Und zwar in einer Weise, in der Kultur als individuelle Tätigkeit von Technikern und Wissenschaftlern erzeugt, gebildet wird. Weiter, jede Erfindung und jede Entdeckung fordert selbst wieder zu neuer und erneuerter Stellungnahme heraus. Was sie bedeutet, wohin sie führt, was sie bewirkt, alles also, worauf sich ein größerer technisch-kultureller Zusammenhang bildet, das bewirkt und bedeutet Erfindung und Technik nicht von selbst, sondern nur durch die Verbindung mit anderen kulturellen Tätigkeiten. Also sei es in der Folge von Otto, Benz und Horch die Entwicklung des Verkehrs, sei es in der Folge medizinischer und chemischer Entdeckungen die Ausbildung des modernen Gesundheitswesens als einen weitreichenden Prozess kultureller Gestaltung. Das alles und Vergleichbares lässt sich auch als ein permanenter Prozess der Stellungnahme beschreiben. Was ich damit sagen will, ist dieses: Kultur, auch technische Kultur, hat an keinem Punkte den selbstverständlichen Charakter fragloser Umwelt, sondern Kultur ist immer ein Prozess von Konstruktion und Kritik. Und darum ist mit denselben Gründen die Kritik eine unausweichliche Form kultureller Stellungnahme. Sie entsteht an kultureller Tätigkeit, zumal an der Technik, und richtet sich auf sie. Und darum, neben die Zeugnisse des Erfindungsgeistes, von denen ich eben gesprochen habe, treten darum die Zeugnisse der Betroffenheit. Kritik heißt ja zunächst einfach, die Fähigkeit zu unterscheiden. Kritik ist die Unterscheidungsfähigkeit gegenüber gedankenlosem und unterschiedslosem Gebrauch der Möglichkeiten der technischen Kultur. Denn ein solcher gedankenloser oder unterschiedsloser Gebrauch der Möglichkeiten der technischen Kultur bleibt unter dem Niveau eben dieser technischen Kultur. Zwar lassen sich die Leistungen von Technik und Wissenschaft für die meisten auf dem Felde der technischen Kultur so wie von der Natur hilfreich bereitgestellte Früchte pflücken, ohne dass ihr Zustandekommen gewusst werden müsste. Also auch technische Ignoranten können Auto fahren und pharmazeutische Dummköpfe können Tabletten schlucken. Aber die Normierungskraft, die von der technischen Kultur ausgeht, betrifft die Art der Lebensführung, zu der sie veranlasst. Kulturkritik als Technikkritik wird darum fällig, wo es um die Richtung der Lebensführung geht. Von technischer Kultur können wir darum erst sprechen, wenn und wo das kritische Verhältnis zur Kultur eine ebenso wichtige und anerkannte Rolle spielt wie die vorantreibende Kraft der technischen und wissenschaftlichen Entdeckungen. Kurz gesagt, die Kritik spielt der Technik nicht einfach eine fremde Melodie vor, sondern ihre eigene. Was der Mensch kann, kann er nur, weil er es nicht muss. Als zwei weitere wesentliche Strukturmerkmale der technischen Kultur nannte Professor Rentorf die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen und die Offenheit für Alternativen. Technische Kultur reime sich keineswegs auf Fortschritt im rein naturwissenschaftlich-technischen Sinne. Mochte die Forderung nach einer völligen Gleichschaltung zwischen Fortschritt und Kultur für die Frühzeit der technischen Zivilisation charakteristisch gewesen sein, so sei es geradezu ein Kriterium ihrer Reife, dass die anderen kulturellen Lebensbereiche keineswegs einseitig durch den Prozess des wissenschaftlich-technischen Fortschritts determiniert werden. So gesehen sei die technische Kultur kein Verdrängungsmechanismus, sondern die Möglichkeitsbedingung für die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Nur totalitäre Ideologien und Regime hielten heute noch am absoluten Primat der Technik fest. Und was die Möglichkeit von Alternativen anbelangt, so sei diese für die technische Kultur in besonderer Weise kennzeichnend. In der heutigen öffentlichen Diskussion erscheine freilich das Wort Alternative vielfach als Programm, unter dem sich gutwillige Sandalenträger, warmherzige Tierschützer und besorgte Reformhausanhänger grüner Couleur zumeist unfreiwillig mit bunten, eher rot getönten Systemkritikern und politischen Sektieren vereinen. Insofern habe der Begriff Alternative für viele Zeitgenossen eher einen gemischten Klang. Eben darum müsse man von diesem gegenwärtigen Erscheinungsbild der Alternativen einen Schritt zurücktreten, um zu erkennen, dass die technische Kultur, im Unterschied etwa zu jener des Mittelalters, geradezu von Alternativen lebt, was sich insbesondere anhand der historischen Genesis der Neuzeit sehr gut belegen lasse. Die moderne wissenschaftlich-technische Kultur ist daraus hervorgegangen, dass Alternativen entdeckt und stark gemacht worden sind. Und zwar gerade dort Alternativen entdeckt und stark gemacht worden sind, wo es hieß, es gäbe keine Alternativen. Galilei, der ein für alternativlos gehaltenes Weltbild mit einer alternativen Welt sich konfrontierte, hat ja dieses Bewusstsein unserer Kultur unvergesslich eingestiftet. Nämlich das Bewusstsein, dass die Suche nach Alternativen der Anfang der Erkenntnis ist. Und was damals höchst dramatisch mit Prozess und Widerruf im Rahmen des geltenden Konsenses verhindert werden sollte, das kann darum heute ja undramatisch von denselben Instanzen des damaligen Widerstandes auch anerkannt werden. Aber das heißt nun nicht, die technische Kultur sei nun ihrerseits ohne Alternativen. Ein theoretischer Physiker illustrierte die Notwendigkeit, das Bewusstsein für Alternativen offen zu halten, einmal daran, der sagte, zum Verständnis der modernen Naturwissenschaften, ihres Geltungsanspruchs, ihrer Reichweite sei es hilfreich, dass es in Nordamerika noch bestimmte religiöse Gruppen gäbe, die leidenschaftlich gegen den Darwinismus kämpfen und die an der Bibel orientierte Lehre von der Erschaffung des Menschen als eine gültige Lehre aufrechterhielten. Denn, so war sein Argument, dadurch, dass es solche Leute gibt, bleibe das Bewusstsein dafür wach, dass die heute geltende Lehre jedenfalls im Prinzip nicht ohne Alternativen sei. Wobei es für die Pointe dieses Argumentes natürlich unwichtig ist, ob nun gerade die Mormonen die Repräsentanten einer echten Alternative sind. Eine Wissenschaft, die sich noch von dem ihr ja häufig zugemuteten Anspruch auf absolute Führerschaft zu unterscheiden weiß, eine solche Wissenschaft weiß, dass sie mit ihrem Wissen immer zugleich auch Nichtwissen potenziert. Entdeckungen bedeuten häufig sowohl das, was entdeckt wird, wie das, was dadurch wieder neu fraglich wird. Und für den Techniker wird die Suche nach alternativen Lösungen ohnehin identisch sein mit seinem ureigensten Interesse. Kurz, für die technische Kultur ist der Umgang mit Alternativen konstitutiv. Das heißt, nicht Stabilität, sondern Wandel ist ihr Lebensgesetz. Und die mögliche Erstarrung in der Großorganisation von Forschung oder in den Großbürokratien von industriellen Unternehmungen kann insofern auch Tendenzen bewirken, die dem Auftrag der technischen Kultur widersprechen oder zumindest hinderlich sind. Und dann liegt es in der Logik der technischen Kultur, wenn sich das Lebenselement dieser Kultur als Umgang und Entdeckung von Alternativen auch auf andere, unkonventionelle Weise und in teils merkwürdigen Formen zur Geltung bringt. Die Offenheit für Alternativen, so problematisch ihre Konkretion im jeden einzelnen Falle sein mögen, ist jedenfalls ein notwendiges Strukturmerkmal technischer Kultur. Und ist das einmal akzeptiert, dann, meine Damen und Herren, kann man mit guten Gründen die gebotene Suche nach Alternativen von den Alternativen unterscheiden. Und dann kann man auch sagen, deren Programm hat vielleicht etwas ganz anderes zum Inhalt, nämlich Verweigerung. Verweigerung als Ausstieg aus der technischen Kultur ist selbst keine Alternative mehr. Aber sie ist ein Signal. Sie ist ein Symbol für die Problematik der Offenheit zu Alternativen, von der ich gesprochen habe. Symbole aber sollen nicht realisiert, sondern interpretiert werden. Und deswegen soll man sich nach meiner Überzeugung von den alternativen Bewegungen unserer Tage nun auch nicht ins Boxhorn jagen lassen und ihre Selbstinterpretation übernehmen, als ob sie eine Alternative darstellten, um sie dann zu bekämpfen. Es kommt nicht darauf an, sie zu bekämpfen, sondern sie auf die Aufgabe der technischen Kultur hin zu interpretieren. Alles in allem also ein sehr ausgewogener, harmonischer Begriff der technischen Kultur, den Professor Rentorf entwickelte. Die Frage ist nur, ob und inwieweit er auch der Wirklichkeit entspricht. Ob er nicht mehr am Soll als am Ist-Wert der technischen Kultur orientiert ist. Und genau an diesem Punkt entzündete sich dann auch der Widerspruch. So wurde beispielsweise Rentorfs These, gerade die technische Kultur fordere zur Stellungnahme heraus, ernsthaft in Frage gestellt. Es sei einfach nicht wahr, dass die technische Kultur keinerlei Züge einer quasi-naturalen Determination habe, wodurch heute jedermann wisse, dass die kulturelle Evolution unter den Bedingungen von Wissenschaft und Technik längst die Qualität eines Naturprozesses angenommen hat, der sich über unser Wünschen und Wollen souverän hinwegsetzt und auch die politischen Entscheidungen unter Zugzwang setzt. Und was die Alternativen anbelangt, so seien diese gerade in der fortgeschrittenen Industriegesellschaft weniger möglich als in jeder anderen Kultur, weswegen auch die Kritik oft so irrationale und verzweifelte Formen annehme. So meinte beispielsweise Professor Günther Rohrmoser, Stuttgart, dass ein so ausgewogener und harmonischer Begriff der technischen Kultur, wie ihn Trutz Rentorf vorlegte, Gefahr laufe, Umfang und Tiefe der gegenwärtigen Kulturkrise zu verharmlosen. Denn diese bestehe nicht zuletzt darin, dass uns heute weder die Revolution noch der Rückzug aus der Kultur als realistische Alternativen mehr offenstehen, die, wie der Freiburger Politikwissenschaftler Wilhelm Hennis in seinem Diskussionsvotum betonte, allen früheren Gesellschaften und Kulturen als politische Optionen gegen drückende, menschenunwürdige Verhältnisse durchaus noch offen standen. Rohrmoser sieht in diesem Zusammenhang die Gefahr einer neuen, gnostisch-nihilistischen Weltablehnung. Was ist das Vorbildlose, das Analogielose unserer Situation? Nämlich, wenn wir die Frage stellen, gibt es die Möglichkeit des Rückzugs oder gibt es die Möglichkeit der revolutionären Umwälzung? Und da habe ich mich immer, ist mir immer tief eindringlich gewesen, als ich zum ersten Mal die Kritik der Frankfurter Schule, der negativen Dialektik, mit der These, dass Wissenschaft und Technik eine neue, auch politisch relevante Form der totalitären Unterdrückung des Menschen sein, gelesen habe. Und da dachte ich, wenn die Studenten das lesen und die Scharen aufbrechen, inspiriert mit dem Willen, diese totalitäre Struktur zu brechen, was werden sie dann eigentlich tun? Und da hatte ich vermutet, sie werden also die Laboratorien, sie werden in die großen Industrieunternehmen ziehen, in die wissenschaftlichen Städten der Max-Planck-Institut und werden dort alles kurz und klein schlagen. Das wäre doch eigentlich die naheliegende Folge gewesen. Und das Erstaunliche ist, dies ist nicht geschehen, noch nicht, vielleicht ist das eine neue qualitative Phase, sondern sie haben sich mit solchen liebenswürdig bürgerlich-atavistischen Relikten wie den deutschen Ordinarien angelegt. Um diese Diskrepanz zwischen also der Analyse und den gezogenen Konsequenzen ist doch ein Punkt, über den wir nochmal nachdenken sollen. Denn was bedeutet das? Das bedeutet, dass offenbar das revolutionäre Potenzial, das ja selber durch den wissenschaftlich-technischen Prozess zum Teil produziert worden ist im Sinne von Kritik und Konstruktion, sich doch offenbar erschöpft hat. Das heißt, es gibt doch offenbar kein revolutionär einzuholendes alternatives Modell, das an die Stelle dieser neuen, nun extrem gewordenen Form der Selbstentfremdung trennen kann. Was tritt also an die Stelle von Revolution? Wir sollen doch mit dem Unsinn aufhören, das, was dort geschieht, noch diesen ehrwürdigen Namen Revolution zuzuerkennen, also in dem Sinne, in dem Hegel mal das Christentum als die größte Revolution in der Weltgeschichte bezeichnet hat, sondern das ist doch typische Revolte. Nicht? Und die Frage ist doch, ob diese Revolte in der Alternativlosigkeit, mit der sie den Marsch gegen die Institutionen und was sie voraus sind, ankleben, nicht eine nihilistische Revolte ist. Das heißt also, die Frage ist, gibt es also an den Motivationen und Antriebskräften dieser revoltenförmigen Bewegung irgendetwas, was uns Hoffnung schöpfen lassen könnte? Das ist doch eigentlich doch die Kernfrage, in der die Wissenschaftler und Techniker heute stehen, die sie zögern lässt, sich auf diese Alternative einzulassen. Wenn das so wäre, dass das eigentlich nur noch Endprodukte einer nun ins Nihilistische umkippenden Revolte ist, was würde das bedeuten? Was sind denn dann die Alternativen? Die Alternative ist, wenn ich das also wegen der Kürze der Zeit abgekürzt sagen darf, entweder Entfremdung zu akzeptieren, das ganze Problem unserer wissenschaftlichen Kultur und ihre Diskussion auf eine ganz neue Grundlage zu stellen. Das heißt, nicht mehr unter der Perspektive der möglichen, aber doch offenbar irreal gewordenen Aufhebung der Entfremdung. Was heißt das aber über die Probleme der wissenschaftlich-technischen Kultur unter den Bedingungen der Unaufhebbarkeit doch offenbar der Entfremdung zu diskutieren? Was würde das für die ganze Gesprächsdiskussion bedeuten? Das ist die erste und, glaube ich, ganz wichtige Frage. Und das zweite ist, wenn Entfremdung nicht akzeptierbar gemacht wird, was ist dann eigentlich die Alternative? Nicht also das hier, und das war ja kein Zufall, dass er Hennis am Schluss seines Votums gesprochen hat von einer fast gnostisch motivierten Bewegung der Weltablehnung. Das heißt, hier tauchen sozusagen die Urbestandteile auch unserer religiösen Kultur plötzlich am Ende dieser Möglichkeit auf. Dann wäre aber das Kernproblem, Entfremdung akzeptierbar zu machen, ein religiöses Problem. Und da muss ich fragen, wenn nicht die gnostisch-nihilistische Weltablehnung, die konsequent ist, was wäre denn dann die religiös-ethische Substanz, die also ein Umgang mit unaufgehobener, unaufhebbar gewordenen Entfremdung ermöglicht? Und das ist nun einfach die Frage, die so fundamental ist, dass sie jenseits der Frontenbildung unseres bisherigen ideologischen Bürgerkriegs ist. Und wenn es ein möglicher Erfolg wäre, unseres Kolloquiums, dass wir diesen idiotisch und obsolet gewordenen ideologischen Bürgerkrieg beenden, dann hätten wir auch einen konstruktiven politischen Beitrag durch dieses Kolloquium geleistet. So gesehen läuft die Frage nach der Zukunft unserer technischen Kultur auf die Frage nach einer neuen Ethik in der wissenschaftlich-technischen Zivilisation hinaus. Ein Thema, dem wir uns im Folgenden nun zuwenden wollen, und zwar anhand ausgewählter Ausschnitte eines Podiumsgesprächs mit dem Philosophen Hans Jonas. Professor Jonas, der am 10. Mai sein 78. Lebensjahr vollendete, ist gebürtiger Deutscher, lebte jedoch nach seiner Emigration im Jahre 1933 in Palästina und später dann in den Vereinigten Staaten, wo er viele Jahre hindurch an der New School for Social Research Philosophie lehrte. Als Schüler von Edmund Husserl, Martin Heidegger und Rudolf Bultmann widmete sich Jonas zunächst umfangreichen religionsphilosophischen und theologischen Studien. Sein zweibändiges Werk Gnosis und spätantiker Geist ist das eindrucksvollste Zeugnis dieser Schaffensperiode. In der Folge wandte er sich dann den Fragen der modernen Biologie und ihren philosophischen Interpretationen zu, so etwa neuerdings den durch die moderne Molekularbiologie und Gentechnologie eröffneten Möglichkeiten einer Veränderung der menschlichen Erbsubstanz und den sich daraus ergebenden ethischen Konsequenzen. Weitesten Kreisen bekannt geworden ist Hans Jonas durch sein neuestes Buch »Das Prinzip Verantwortung – Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation«. In der folgenden ersten Stellungnahme beantwortet Professor Jonas zunächst die Frage, worin denn nun eigentlich das Besondere und Neue unseres Zeitalters besteht und welche Form der ethischen Verantwortung diesem Zeitalter entspricht. Brauchen wir eine neue Ethik wegen der Neuheit unserer Situation? Oder ist das einfach eine Magnifikation dessen, was immer gegolten hat, nur dass das sozusagen jetzt noch mit größerer Dringlichkeit beobachtet werden muss? Nun glaube ich, wenn man das Argument aufstellt, neue Arten der Macht erfordern auch neue ethische Vorschriften, bin ich fest überzeugt, jedenfalls möchte ich das betonen als meine Überzeugung, dass das nichts von dem außer Kraft setzt, was ethisch immer gegolten hat. Nämlich in den Kategorien der Nächstenliebe oder der interpersonalen Beziehungen, in denen die Liste der alten Tugenden gegolten hat und auch heute noch gilt. Dass man sich anständig benimmt, ehrlich, gerecht, fair, nicht grausam und so weiter. Vor allen Dingen, ich meine, man könnte die Liste entweder der aristotelischen Tugenden oder der in den 10 Geboten ausgedrückten, da ist nicht viel zu ändern. Es ist also nicht eine Sache, dass jetzt eine Ethik eine andere ablösen soll. Aber es müssen doch dem Katalog der Pflichten und der Art der Pflichten doch neue hinzugefügt werden, die deswegen niemals erwogen worden sind, weil gar keine Gelegenheit dafür war. Denn wer brauchte sich jemals den Kopf darüber zu brechen, ob es erlaubt oder nicht erlaubt ist, erwünscht oder nicht erwünscht ist, zum Beispiel an der genetischen Komposition des Menschen etwas zu ändern. Ich sehe nicht recht, wie die traditionelle Ethik darauf Antwort geben soll. Jedenfalls, wenn sie es kann, eventuell mit Hilfe der Religion, dann ist es ganz gewiss eine neue Fragestellung. Und solcher neuer Fragestellungen haben wir eine sehr große Zahl. Und deswegen ist eine neue Überlegung der Pflichten notwendig. Und wird es vielleicht dazu kommen, dass dem Katalog unserer Pflichten oder der Tafel der Gebote neue hinzugefügt werden müssen, ohne dass damit alte außer Kraft gesetzt werden. Lassen Sie mich aber nur eins noch dazu sagen. Ich habe vorhin erwähnt, dass die Macht des Einzelnen von uns ja gar nicht relativ, was seinen Anteil an der Bestimmung der Dinge angeht und das Geschick seiner Umwelt ja gar nicht gestiegen ist, proportional. Fast kann man bei der ungeheuren Massenhaftigkeit der heutigen Gesellschaft fast sogar das Gegenteil sagen. Vielleicht ist es sogar geringer geworden, relativ. Aber was ganz zweifellos größer geworden ist, ist die kollektive Macht. Der Kollektivhandelnde, was ist das? Die Industrie, das ist ein Kollektiv. Es sind unzählige Menschen drin, aber die Industrie ist eine Art, sagen wir mal, neuer Höchst-AG. Oder die pharmazeutische Industrie, aber auch die Landwirtschaft, die moderne Landwirtschaft mit ihren Methoden, das moderne Städtewesen. Worauf ich hinaus will, ist dies. Die Art von Pflichten, die das Prinzip Verantwortung etwa zu entdecken anregt, das ist schon selber die erste Pflicht des Prinzips Verantwortung, ist die Verantwortung von Handelsinstanzen, die gar nicht mehr die Handelsinstanzen, die gar nicht mehr die Person sind, sondern unser politisch-gesellschaftliches Gemeinwesen. Ein dunkles und vages Wort, aber es bezeichnet etwas, was sich mehr konkretisieren lässt. Und das bedeutet also, dass die meisten der großen Probleme, die die moderne technische Zivilisation ethisch stellt und die zum Teil ganz plane Überlebensprobleme sind, zum Teil aber auch sehr viel subtilere Probleme, denn gar kein Überleben der Menschheit ist ja in Frage gestellt, wenn man zum Beispiel gewisse genetische Experimente mit einzelnen Personen, mit einzelnen zukünftigen Personen vornimmt. Ich sage, die Art, die unter die Kontrolle neuer, neu zu formulierender Pflichten, Auflagen und auch nicht nur Gebote, sondern auch Verbote zu kommen hat, ist eine Sache kollektiver Politik geworden. Ja, der Politik. Mit anderen Worten, das meiste von dem, was wir uns heute zu fragen haben, sittlich, betrifft nicht so sehr, wie führe ich mein Leben sinnvoll und anständig, das bleibt immer noch bestehen, sondern was können wir dazu tun, dass der Leviathan, wie Hobbes ihn genannt hat, dieses ganz große handelnde Subjekt, die heutige technisch zivilisierte Menschheit, was können wir dazu tun, dass die sich nicht so benimmt, dass die zukünftigen Möglichkeiten von Personen, wie wir es sind, oder von Personen, wie sie sein sollen, gemäß einer annehmbaren Idee von Menschen im Voraus kompromittiert werden. Dass diese Existenzmöglichkeiten sowohl das Was des Existierens, dass es überhaupt das gibt und das Wie dieses Existierens nicht hoffnungslos präjudiziert wird. Wenn heute Verantwortung weitgehend eine Funktion der Macht ist und die meisten ethischen Probleme in der technischen Zivilisation politische Probleme sind, so stellt sich natürlich die Frage nicht nur nach den Grenzen, sondern auch nach dem Subjekt dieser neuen Macht, die aus der wissenschaftlich-technischen Naturbeherrschung resultiert. Sind es letztlich die Naturgesetze, die diese Grenzen ziehen, oder die letztlich doch begrenzten ökonomischen Mittel? Und was heißt überhaupt Macht im Zusammenhang technischen Machens und Könnens? Und schließlich, wer oder was ist das Subjekt dieser Macht? Gibt es am Ende dieses Subjekt gar nicht, sodass im Grunde letztlich niemand verantwortlich ist? Dazu der Reihenfolge der Wortmeldung nach der Münchner Physiker Professor Wild, der Freiburger Politikwissenschaftler Professor Wilhelm Hennis, der Biochemiker Professor Ernst Ludwig Winacker von der Technischen Universität München, der Philosoph Günter Rohrmoser Stuttgart und schließlich Professor Hans Jonas. Herr Jonas, ich würde Ihnen zustimmen, dass der Begriff der Macht eine zentrale Bedeutung hat, die qualitativ neue Dimension, die Macht gewonnen hat, und auch, dass unsere Verantwortung eine Funktion dieser Macht ist. Darum scheint es mir recht wichtig, dass wir vielleicht eingangs uns noch ein bisschen überlegen, ob es Grenzen dieser Macht gibt, ob sich irgendwelche Begrenzungen absehen lassen. Und dass es gewisse Begrenzungen gibt, scheint mir zunächst mal als Naturwissenschaftler evident, jedenfalls von dem Stand unserer heutigen Theorien aus. Zum Beispiel können sie kein Signal schneller als mit Lichtgeschwindigkeit aussenden. Das scheint nach unserem Verständnis eine absolute Grenze zu sein. Die hat erhebliche Konsequenzen. Wahrscheinlich die Konsequenz, dass wir immer allein sein werden, dass wir nie eine interstellare Kommunikation aufnehmen können. Und in unserem Sonnensystem sind wir wohl die einzige Lebensform. Außerdem ganz konkret, es begrenzt die Möglichkeiten etwa unserer Computer. Wenn Sie in einer Pikosekunde einen Vorgang abwickeln wollen, dann kann eben ein Signal nur ein Bruchteil eines Millimeters weit gehen. Also hier sind objektive Grenzen offensichtlich gesetzt, die sicher nicht so sehr wichtig für unser Thema sind. Ein anderer Punkt ist die Heisenbergsche Unschärferelation. Hier haben Sie auch eine objektive Grenze. Sie können nicht die Beobachtung entkoppeln von dem Vorgang selbst. Und Sie haben auf diese Weise nur eine Möglichkeit, mit einer gewissen Schwankungsbreite zu beeinflussen. Und jetzt komme ich aber zu den Dingen, von denen ich meine, dass sie sehr wichtig sind. Vielleicht gibt es eine dritte Grenze von fast ebenso fundamentaler Bedeutung, nur wissen wir das nicht so. Und das ist die, dass in komplexen Systemen kleine Ursachen große Wirkungen haben können. Das ist also etwa das Problem des Würfelns oder der Ziehmaschine bei den Lottozahlen. Die bestmögliche Reproduktion, die wir haben, führt trotzdem zu gänzlich unterschiedlichen Resultaten. Und Manfred Eigen hat ja gesagt, wir glauben zwar heute zu verstehen, welche physikalischen und chemischen Vorbedingungen erfüllt sein müssen, dass ein Evolutionsprozess in Gang kommt, oder wir glauben zu verstehen, wie in einem System Reproduktion und sogar Vervollkommnung statthaben kann. Aber wir verstehen durchaus nicht, weil es von unvorhersehbaren und nicht manipulierbaren Zufallsereignissen abhängt, wie der konkrete Gang etwa der Evolution gegangen ist. Und könnte es nicht so sein, dass die Ausbeute bei der Gentechnologie unter Umständen gegen Null konvergiert der Dinge, die wir machen wollen, dass also hier eine von der Natur gegebene objektive Grenze vorliegt. Und ein letzter Punkt, ich meine, dass auch rein von den Kosten her unserer Macht eine gewisse Grenze gesetzt ist. Wenn Sie sich die Ausgaben der Kennedy-Ära und das Bruttosozialprodukt der Kennedy-Ära angeschaut haben und das linear extrapoliert haben, dann war noch vor dem Jahr 2000 das gesamte Bruttosozialprodukt verbraucht durch Forschungsausgaben. In dem Maß, in dem wir in immer exotischere Dimensionen eintreten, in dem wir immer stärkere Beeinflussungen aufnehmen, erhöhen sich auch die Mittel, der Einsatz der Mittel, den wir aufbringen müssen. Ganz evident in der Elementarteilchenphysik, in der Astrophysik, wo die Apparate geradezu extrem kostspielig werden. Und es ist doch ganz sicher, dass an dieser Stelle, längst bevor das gesamte Bruttosozialprodukt für die Forschung und die Beeinflussung aufgewendet worden ist, die Gesellschaft hier einen Schlusspunkt setzen wird. Also ich meine, es gibt Grenzen und wir sollten vielleicht versuchen, diese Grenzen noch etwas genauer zu bestimmen. Ich hatte das wirklich eben fasziniert, was Herr Wild gesagt hat, dass er als Physiker sofort die Grenzen parat hat, die aus Naturgesetzen heraus gegeben sind. Aber darf man doch daran erinnern, dass unsere Macht immerhin bereits so groß ist, dass mit einem Bruchteil überall um uns herum kreisenden, auf ein paar Knopfdrücke hin abrufbaren Explosivkraft wir die Gattung, oder vielleicht blieben auf irgendwelchen Atollen ein paar übrig, im Kern vernichten können. Ich verstehe einfach nicht. Das sind so Verständnisschwierigkeiten, die es zwischen Naturwissenschaftlern und Geisteswissenschaftlern gibt, wenn nach einer solchen Exposé, wie es Herr Jonas gegeben hat, wo die Tatsache ist, dass wir uns als Menschheit heute vernichten können, mit einem Nichts an militärischem Aufwand im Vergleich zu dem des Deutsch-Französischen Krieges, wo kaum Muskelkraft angebracht werden muss dafür, dass man dann also die Naturgesetze beschwört, die uns Grenzen setzen. Das sind die Schwierigkeiten. Herr Winnecke, ja? Ja, ich wollte nur noch etwas sagen, Herr Jonas, zu Ihrer Fragestellung, was das Neue an der neuen Zeit sei und auch zu den Beispielen, die Sie genannt haben und vielleicht auch wieder dem der Gentechnologie, von dem Sie gesprochen haben und der Frage, ob das nicht allgemein überbewertet wird heute, was da möglich ist und was da geschieht. Der Schrecken, der da existiert, ist ja die Änderung des genetischen Materials des Menschen, die gewollte Änderung des genetischen Materials des Menschen. Und zwar muss man da unterscheiden zwischen einer einfachen Korrektur eines genetischen Defektes und zwischen der Korrektur eines Defektes derart, dass die Nachkommen, dass das auf die Nachkommen übertragen wird. Dann wird es nämlich erst schwierig. Und dann hat man wirklich Einfluss. Dann kommt diese neue Macht zum Ausdruck. Ja. Und da möchte ich eigentlich doch zu bedenken geben, dass das eigentlich immer schon geschieht und dass das eine Nebenwirkung der Medizin ist, die wir vielleicht lange übersehen haben. Das mit dem Diabetes zum Beispiel, dass wir also die Leute, die also gewisse genetische Defekte, ist das falsche Wort hier, aber die also irgendwie disponiert sind, um solche Krankheiten zu bekommen, dass wir die in ein Lebensalter führen, wo sie sich vermehren können, reproduzieren können und dass wir auf diese Weise sozusagen auch Genmanipulation machen. Und zwar dadurch die ganze Struktur der Bevölkerung sozusagen verändern. Und insofern wird vielleicht diese heutigen Methoden, die vielleicht spezifischer und gerichteter sind, werden vielleicht überbewertet und das ist hier eigentlich eine Sache, die eigentlich schon immer hätte bedacht werden sollen. Und nur auf das möchte ich mal im Augenblick hinweisen. Vielen Dank. Ja. Herr Rohmecker? Es ist also völlig evident, dass die Möglichkeiten des Machenkönns ins Unvorstellbare quantitativ, qualitativ gewachsen sind. Und nun sagen Sie, damit steht dem Menschen Macht zur Verfügung, wie es nie zuvor der Fall gewesen ist, in analogielosen neuen Weise. Die erste Frage, was ist Macht? Was heißt hier im Punkt auf diese Problem Macht? Zweitens, Sie haben dann mal in Anführungszeichen gesagt, aber diese unbegrenzte Expansion der Einwirkungs- und der Machensmöglichkeit sind verknüpft mit dem, was Sie System nennen. Das heißt also, die Frage, wer ist dieses Phänomen, das ja das qualitativ Neue angesprochen haben, wie immer wir es beschreiben müssen, ist es nicht subjektlos. Wer ist eigentlich dann das Subjekt, an das man sich natürlich wenden muss, wenn man die Fragestellung der Ethik vielleicht in einer Ergänzung und Fortführung auch eines neuen Typus von Ethik stellen muss, kommt man ja an der Frage des Subjektes nicht vorbei. Und da haben Sie auch einiges zugesagt. Sie haben von kollektiven Größen gesprochen, Sie haben von Politik gesprochen. Natürlich denkt man an Staat, nicht? Wer könnte das sein? Und ist nicht dieser Prozess nun in einer vielleicht ganz neuen Form von Dialektik gerade begleitet mit dem Zerfall der Handlungsmacht aufbauenden und ermöglichen Strukturen. Verbunden gerade mit dem Verfall der Handlungsmacht ermöglichten institutionellen Strukturen. Und dann käme das Problem der neuen Ethik, da werden wir sicher noch gleich drüber sprechen. In Sachen Wild Hennes hat sich aus dem Dialog, der schon in Form von Fragen an mich stattgefunden hat, im Grunde genommen eine Antwort ergeben. Es gibt naturgegebene Grenzen. Nicht nur ist die Macht des Menschen nicht unbegrenzt aus einer ganzen Anzahl von ganz handgreiflichen Gründen, sondern sie ist natürlich auch begrenzt durch das Walten der Naturgesetze. Dafür, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, ist auf jeden Fall gesorgt. Aber das gibt keinerlei Anlass zur Beruhigung. Denn bis diese Grenzen erreicht sind, können andere Grenzen längst überschritten sein, um die es uns eigentlich geht. Und wo es sich dann gar nicht mehr lohnt, sich zu fragen, ob darüber hinaus sowieso noch Grenzen bestehen, die die Sache hätten stoppen können, wenn es überhaupt weitergelaufen wären. Herr Hennes, mit der Heraufbeschwörung also des möglichen Atomtodes hat natürlich einen extremen Gegenfall heraufbeschworen, nämlich, dass die Sache sehr, sehr vorzeitig und lange, ehe irgendwelche Naturgrenzen erreicht sind, sich selber vernichten konnte. Aber auch wenn wir diese apokalyptische, ich möchte sagen dramatisch apokalyptische Perspektive einmal auslassen, wollen wir mal sagen, verlassen wir uns mal darauf, dass das nicht passiert, dass mit einer Mischung von Vorsicht, Ängstlichkeit und der gegenseitigen Abschreckung es dazu nicht kommt. Und das müssen wir ja alle hoffen. Dann bleibt doch in der Dynamik des Fortschreitens unserer Macht und ihres Aufprallens auf die ganzen Bedingungen unseres Daseins und die Substanz unseres Daseins bleiben genug Längen, Laufzeiten übrig, innerhalb deren sich schon Dinge ereignen können, die vom Standpunkt der Natur aus vollkommen verdaulich sind und da wenig Unterschied machen, aber vom Standpunkt des Menschenschicksals aus vielleicht und ganz, ganz entscheidende Katastrophen oder Verschlechterungen bedeuten würden. Grundsätzlich unterscheidet Hans Jonas zwei Formen der Verantwortung. Eine formale Verantwortung, der zufolge ich für die Folgen meines Tuns, sofern sie mir als Subjekt kausal zugerechnet werden können, einzustehen habe, durch Bußleistungen, Strafe, Schadenersatz oder in welcher Form auch immer. Und eine materiale Verantwortung, die sich nicht auf Getanes, sondern auf Zutuendes, also nicht auf die Vergangenheit, sondern auf die Gegenwart und auf die Zukunft erstreckt. Diese zweite Art der Verantwortung bezieht sich unmittelbar auf eine Sache oder ein Wesen, das von meiner Macht abhängt und dessen Sein ohne mein Tun, auf das es Anspruch erhebt, nicht realisiert werden kann. Das naheliegendste Beispiel dieser Art von Verantwortung ist natürlich die Verantwortung der Eltern gegenüber ihren Kindern. Doch diese Verantwortung erstreckt sich unter den Bedingungen heutiger Macht auch auf die künftigen Generationen, die wir nicht sehen, ja auf die Zukunft der Menschheit schlechthin und auf die Schöpfung im Ganzen. Und zwar aus dem durchaus einsichtigen Grund, dass es sehr wohl in unserer Macht steht, diese Zukunft zu vereiteln oder zumindest doch zu beeinträchtigen. Die Frage ist jedoch, ob diese erweiterte Verantwortung in ihrer Abstraktheit und Unanschaulichkeit den Menschen nicht restlos überfordert. Ob also Verantwortung nicht immer nur in Grenzen wahrgenommen werden kann. Genau in diese Richtung ging auch die folgende Argumentation von Professor Rentorf, dessen Bezugnahme auf den biblischen Bericht von der Sintflut Hans Jonas Gelegenheit zu einem eindrucksvollen Bekenntnis seiner nicht utopischen Auffassung des Menschen gab. Ist es nicht so, dass man Verantwortung konkret immer nur in Grenzen wahrnehmen kann? Dass es keine Verantwortung fürs Ganze überhaupt, fürs Leben überhaupt gibt, weil das auch gar nicht vorstellbar ist. Wie man auch konkret sagt, wo liegen eigentlich meine Verantwortungen oder wie sieht der Verantwortungsbereich aus? Das heißt, dass sie also nur in Grenzen wahrgenommen werden kann. Verantwortung setzt also das voraus. Nun kann man sagen, und jetzt bediene ich mich also der auch der Vorstellungsmöglichkeiten, die Herr Jonas uns genannt hat, für die christliche Tradition etwa, aus der wir hervorgekommen sind, waren solche Grenzen immer dadurch gegeben, dass die Welt, in der wir leben, Gottes Schöpfung ist, nicht von uns hervorgebracht ist. Sie verdankt sich nicht unserem Handeln, sodass es überhaupt kein Handeln gibt, das mit der Verantwortung ausgestattet ist, soll die Welt sein oder nicht. Denn das ist die Voraussetzung, die erstens von der Erfahrung her, dass niemand sich selbst das Leben geben kann, gedeckt wird und zweitens dann verstärkt wird durch das Vertrauen, dass was immer mit dieser Welt geschieht, sie jedenfalls in Gottes Hand steht und dass das jedenfalls nicht Bestandteil menschlicher Verantwortung sein kann. Das Wissen um die Grenzen ist Bedingung dafür, dass Verantwortung konkret sein kann. Ich möchte das noch einen Punkt vertiefen, weil das vielleicht als Hintergrund für unsere heutige Debatte zumindest einen Erinnerungswert hat. Aus der frühen mythischen Erinnerung der Kultur besteht ja die Erfahrung, dass dieser Gott, der die Welt geschaffen hat, selbst einmal angesetzt hat, sie in eine Katastrophe reinzuführen, weil aufgrund des Verhaltens des Menschen oder wie immer, er sie nicht mehr für erhaltenswert betrachtete. Und dann gab es die große Flut, die als eine massive Existenzkrise der bewohnten Erde von denjenigen erfahren worden ist. Und als Erfolg dessen, so erzählt der Mythos, hat Gott den noachitischen Bund geschlossen mit dem Regenbogen. Das heißt, Gott hat selbst als Handlungsobjekt, wenn man sich einmal so vorstellt, hinsichtlich dieser Welt, die er auch hätte in die Katastrophe führen können, beschlossen, ich erhalte diese Schöpfung ganz unabhängig davon, wie sich die darauf Lebenden nun verhalten. Ich mache also meine eigene Treue zu diesem Unternehmen unabhängig davon, ob die nun gut oder böse sind, die Menschen. So wie es dann später heißt, Gott lässt seinen Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte und gute über und böse. Gute und böse. Nicht? Das ist ganz wichtig, die zu nehmen, wie sie ist. Und ich frage mich, wenn wir also von begrenzbarer Verantwortung heute sprechen und jetzt das Subjekt, das also über Krise oder Nicht-Krise des Erdballes zu entscheiden hat, also die technische Kultur ist, ob man nicht sagen müsste, es wäre von unserer Kultur zu fordern, einen noachitischen Bund zu schließen mit der Welt, wie sie ist, und sie nicht nur dann zu akzeptieren, wenn sie so ist, wie wir sie machen wollen. Nicht, dass man sagt, also entweder machen wir die Welt zu dem, was wir uns technisch-wissenschaftlich darunter vorstellen, mit allen Folgen, oder sonst wollen wir sie gar nicht, sondern sie zunächst einmal anzunehmen, wie sie ist. Das reduziert sozusagen den Veränderungsdrang und Veränderungswillen auf ein Maß, das sich durch das Akzeptieren der Wirklichkeit auch begrenzt sieht. Also meine Frage ist nur, müssen wir nicht Vorstellungen der Begrenzbarkeit unserer Verantwortung haben, wenn wir auch in unserem Kulturzusammenhang davon reden wollen? Dieses, der zweite Gesichtspunkt, der daraus folgt, ist, wenn man das akzeptiert, muss man auch Korrekturen akzeptieren. Das heißt also Korrekturen dessen, wie es bisher gelaufen ist. Wer Verantwortung hat, kommt ja immer auch in die Situation, dass er Konflikte bestehen muss. Heute ist nur so eine Situation, dass viele eben diese technische Kultur so kritisieren, dass diejenigen, die für sie die Verantwortung haben, sie umso vehementer verteidigen. Und da habe ich nun wiederum für dieses Problem mich erinnert durch die Ausführung von Herrn Jonas an das da im hinterstehende religiöse Modell für den Umgang mit Konflikten. Ich kann einen Konflikt oder einen Fehler nur eingestehen und mich korrigieren, wenn das für mich selbst nicht existenzbedrohend ist. Christlich gesprochen, man kann seine Schuld nur zugeben, wenn die Annahme, die Bejahung des Lebens zuvor gewiss ist. Vergebung geht dem Schuldbekenntnis voraus. Wenn ich dagegen damit rechnen muss, dass das Eingeständnis meiner Fehler oder der Korrekturbedürftigkeit meines Handels dazu führt, dass, wie man dann so sagt, weg vom Fenster, dass es tödlich endet, mit der Negation also meiner Existenz, dann werde ich sie niemals eingestehen, sondern werde die Verantwortlichkeit immer auf andere verschieben. Ist die Frage also, ob es in unserer Kultur für ihre eigene Korrekturfähigkeit hinreichend Platz für so etwas wie diese Dimension der Vergebung und der ihr voraussetzenden Annahme gibt, oder ob wir sozusagen auf Gedeih und Verderb sie verteidigen müssen, weil ihre Infragestellung die Infragestellung dieser Kultur überhaupt bedeutet. Das sind ja Hintergründe, glaube ich, die notwendig in Anspruch genommen werden müssen, wenn man in einem ethischen Sinne von Verantwortung spricht. Und das Dritte, das für mich daraus folgt, ist, man kann von Verantwortung konkret nicht sprechen, nicht zureichend sprechen, wenn die Situation, in der man sich befindet, ausschließlich negative Züge hat. Wenn man keine Modelle hat, Modelle des gelungenen und gelingenden Lebens, auf die man dabei verweisen kann. Nicht wahr? Und das richtet sich jetzt gegen eine falsche, in meinen Augen deswegen ethisch falsche Dramatisierung und nur negative Bestimmung der Situation, in der wir uns befinden. Man muss positive, die Möglichkeiten des Gelingens in Anspruch nehmen, auch für unsere technische Kultur, wenn man in ihr etwas ändern will. Man kann sie nämlich nicht überhaupt ändern. Wenn man sagt, sie ist so schlimm und so schlecht, dass sie überhaupt geändert werden muss, dann wird überhaupt nichts geändert. Dagegen muss man doch von der Erfahrung her ganz nüchtern unterscheiden zwischen dem, was ein Gelingen unseres Lebens dargestellt, im Unterschied zu dem, was deswegen auch korrekturbedürftig ist. Verantwortung, so kurz gesagt, kann man nur wahrnehmen, wenn es eine Erfahrung des Guten gibt. wenn die Verantwortung ausschließlich darin besteht, das überhaupt erst herstellen zu müssen, einer Welt, die ganz schlimm ist, dann kann man auch nicht sich konkret verantwortlich fühlen. Aber das versucht man so ein bisschen mit religiösen Vorstellungen zu verbinden, weil Sie das ja auch getan haben, gewisserweise, Herr Jonas, und ich glaube, dass eine Kultur insgesamt sich anders auch gar nicht verstehen kann. Mit der Sintflut. Das Beispiel finde ich sehr, sehr ansprechend. Sehen wir uns den Text einen Moment an. Zunächst sagt Gott, steht er, dass es ist, gereute ihn, den Menschen geschaffen zu haben. Denn er sah das Treiben, also wie es dazu geht. Und er hat also die Sintflut verhängt und so weiter. Und nachher sagt Gott, und das geht eben dem Noachitischen Bund voran, dass Gott sagt, das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend. Damit muss man sich abfinden und damit muss die Welt bestehen können. Ja. Daraus muss das Beste gemacht werden. Und in diesem neuen Bund verspricht Gott, ich werde hinfort nicht mehr die Erde vernichten wollen, um des Tuns der Menschen willen. Das heißt, ein bescheideneres Ziel als der vollkommene Mensch ist von Gott selbst akzeptiert worden. Und ich finde, wir müssen es akzeptieren. Und das ist in der Ethik, um die ich mich bemühe, von der ich in gar keiner Weise vorgebe, dass ich sie besitze, dass ich sie habe, sondern nur, dass ich darauf hinarbeite, die Ethik der Perfektibilität, die unter den heutigen Machtverhältnissen des Menschen ihre besonderen Gefahren hat und die ja auch dazu führen kann, zu dem, was vor der Sintflut einen Moment lang gewissermaßen in Kraft trat, fiat justitia pereat mundus, die damit nicht mehr operiert, sondern stattdessen doch eine Ethik der Bescheidung, einer gewissen Bescheidenheit hat. Dies scheint mir doch eine der Lehren zu sein, die man aus diesem Sintflut und diesem noachitischen Exempel ja vielleicht lernen kann. Jedenfalls, das Wort Bescheidenheit inspiriert nicht. Das Wort der vollkommene Mensch oder der neue Mensch wirklich inspiriert und hat ja Menschen auch zu ganz außerordentlicher und großer Hingabe und größten Selbstaufopferungen gebracht, während man kaum Begeisterung zu erwecken, das ist es. Um ein Ziel der Bescheidung, wo die Fallibilität und die Grenzen des Menschen schon mit eingerechnet sind. Dieses ist nun eine Sorte Erwachsenwerden, die uns gerade aus der quasi utopistischen Machtfülle und die gefährlichen Machtfülle der heutigen Menschheit zuwächst, dass wir vielleicht uns der gewisser Träume des höchsten Gutes, des realisierbaren höchsten Gutes auf Erden vielleicht, dass wir uns die versagen, uns deren entledigen und uns auf das Erreichbare des fehlbaren Menschen einstellen. Es wäre wohl eine maßlose Überschätzung, wollte man von einer nicht utopischen, das heißt realistischen Ethik, absolute Lösungen erwarten. Insofern bietet auch das Prinzip Verantwortung keine absolute Garantie für ein Überleben in Würde. Der Mensch bleibt auch in Zukunft, was er immer war, ein Wesen, das dem Guten wie dem Bösen gegenüber gleicherweise offen ist. Der Gesichtspunkt der Optimierung und Perfektionierung, der in Wissenschaft, Technik und Ökonomie durchaus legitim ist, muss hier notwendigerweise scheitern. Dass die Zukunft unserer technischen Kultur auf einem so unsicheren Fundament ruht, ist gewiss tief beunruhigend. Wie Professor Rössler, der wissenschaftliche Leiter des Symposiums, in seinem Schlusswort ausführte, wird die Zukunft nicht zuletzt davon abhängen, ob es uns gelingt, die in der technischen Kultur selbst angelegte Entzweiung zu versöhnen. Nach Versöhnung zu fragen, ist also die erste Aufgabe der Ethik, die überhaupt in den Blick tritt, wenn in einer solchen Diskussion man der Entzweiung ansichtig wird. Die Versöhnungsbedürftigkeit der Welt muss ergänzt werden durch die Frage jedenfalls nach der Versöhnungsfähigkeit der Welt, die auf diese Weise sich die Entzweiung zu begeben scheint. Nun möchte ich, was diese Versöhnungsfähigkeit der Welt betrifft, nur auf einen Gedanken verweisen. Versöhnung, meine Damen und Herren, ist keine Aktion, die mit Lichtgeschwindigkeit und senkrecht von oben und von heute auf morgen und im Augenblick vollzogen werden kann. Versöhnung ist ein geschichtlicher Begriff. Versöhnung ist ein Begriff der Biografie einzelner Menschen oder der Biografie unserer Welt. Das heißt, wer mit Versöhnung rechnen will, muss mit Geschichte rechnen. Damit, dass die Zeit ihren Lauf nimmt und dass wir im Prozess der Zeit den Prozess der Versöhnung erfahren und das wäre ja wohl auch ein großes Kapitel der Ethik, anderen zu erfahren geben. Zu diesem Prozess der Geschichte wünschbarer, ja zu erhoffender Versöhnung gehört es, dass man auf sie vertrauen können muss. Es gehört freilich auch dazu, dass man sich kleiner Schritte erinnert, kleiner Schritte der Versöhnung, in der sie zum Thema gemacht wird, und dazu gehört denn vielleicht auch ein solches Kolloquium wie das, was wir jetzt beschließen. Sie hörten einen Bericht von Oskar Schatz von einem Symposium in Fuschel über die Zukunft der technischen Kultur.